Okay, beginnen wir. Ja. Gut. Meine Damen und Herren, ich darf die heutige Arbeitssitzung eröffnen und die Gelegenheit benutzen, Herrn Kollegen Brody sehr herzlich zu danken, der gestern nicht hier war, für die Einladung und für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieses Seminars. Ich schlage vor, dass wir vielleicht so vorgehen heute Vormittag, dass wir zunächst die im Programm vorgesehenen beiden ersten Referate durchziehen, die mir doch thematisch ein bisschen zusammenhängend erscheinen, nämlich zuerst das Referat über den Illuminatenorden und dann das Referat über Freimaurerei und Geheimbund der Carbonari. Dann machen wir eine kurze Pause, anschließend dann vielleicht eine Diskussion und dann die nächsten Referate. Wenn Sie einverstanden sind, gehen wir am besten vielleicht so vor und ich darf gleich Herrn Kollegen Weiß bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Der Illuminatenorden 1776 durch den Ingolstädter Professor der Rechte Adam Weishaupt gegründet, erlosch bereits nach noch nicht zehnjähriger Existenz 1786. Und was bemerkenswert erscheint, er lebte auch während der Revolution, während der Französischen Revolution, nicht wieder auf. Mit dem allgemeinen Freimaurertum, das tolerant und vielfältig war, hatte der Illuminatenorden wenig Gemeinsames. Zwar bediente er sich freimaurerischer Symbole und Organisationsformen, er unterwanderte und eroberte seit 1782 einige Freimaurerlogen. Aber den Mitgliedern des Illuminatenordens war der Besuch anderer Logen als derjenigen, die vom Orden unterwandert worden waren, streng verboten. Es bestand keinerlei organisatorischer Zusammenhang zwischen Freimaurern und Illuminaten. Keine Gemeinsamkeit der Zielsetzung oder höchstens eine ganz partielle und eine, die sich nur für wenige Personen nachweisen lässt. Ehemalige Illuminaten durften später nach der Auflösung des Illuminatenordens in keiner deutschen Loge aufgenommen werden. Ich verzichte wegen der Zeit darauf, hier einen Überblick über Entstehung, Geschichte und Auflösung des Illuminatenordens zu geben. Das ist, wie ich glaube, in diesem Kreis auch nicht notwendig. Ich möchte in meinem Referat nur auf drei Fragen eingehen, aufgrund früherer intensiver Beschäftigung mit den illuminatischen Schriften. Nämlich, erstens, hat der Illuminatenorden nach seiner Auflösung durch den Kurfürsten von Bayern 1785 weiter existiert? Zweitens, wie war die soziale Zusammensetzung des Ordens? Drittens, hat der Illuminatenorden, hat vor allem sein geistiger Führer Weishaupt, ein politisch-reformerisches Programm gehabt? Und wenn ja, welches waren seine politischen Konzeptionen? Erstens zur Frage der Fortexistenz des Illuminatenordens nach seiner Auflösung 1785. Ich habe im Zusammenhang mit meiner Beschäftigung mit Montgelas die These vertreten, dass der Orden in Bezug auf innere Organisation sowie Gehorsam der Mitglieder nie richtig funktioniert hat und dass er seit mindestens 1783 bereits am Auseinanderbrechen war und innerlich zerfiel und dass sich die meisten, vor allem die intelligenteren seiner früheren Anhänger, nach den dekubrierenden Veröffentlichungen von Weishaupts Korrespondenz 1786, 87 vollständig von dem Ordensschöpfer und seiner Schöpfung abgewandt haben. Viele ehemalige Mitglieder stellten sich in den Dienst von staatlichen Reformen und Maßnahmen im Sinne der Aufklärung, wie zum Beispiel im bayerischen Staatsdienst der Regierung Montgelas. Aber auch hier im bayerischen Staatsdienst bildeten die ehemaligen Illuminaten stets eine relativ geringe Minderheit und ihre Positionen waren ganz unterschiedlich. Es gab unter ihnen zum Beispiel Befürworter und Gegner der Säkularisation von 1802, also der Aufhebung sämtlicher Klöster. Also sowohl unter den Befürwortern als unter den Gegnern in Bayern waren ehemalige Illuminaten. Andere Illuminaten blieben weiter als Geistliche im Kirchendienst, wie zum Beispiel Kurfürst Erzbischof und dann Fürstprimas Dalberg. Ferner der aufklärungsfreundliche spätere Erzbischof von Bamberg, Freiherr von Frauenberg, oder der opportunistische, später im Dienst der Kurie, übereifrige Bischof, dann Kardinal Heffelin. Dies war eine besonders schillernde Persönlichkeit. Er hat ein Konkordat 1817 im Auftrag, also im Namen Bayerns abgeschlossen, das viel zu günstig für die Kurie war und dass die bayerische Regierung dann dies abonnieren wollte, aber sie konnte es nicht mehr, weil es unterschrieben war und sie hat dann in der bayerischen Verfassung sehr komplizierte Vorkehrungen getroffen, um die Schäden und die Fehler dieses Konkordats wieder auszugleichen im Hinblick auf die evangelische Konfession. Dieser Heffelin also war früher einer der aktiven Illuminaten gewesen. 1800 gab es in München eine republikanische Verschwörung, die versuchte, die Unterstützung der französischen Generäle zu bekommen. Damals standen französische Armeen in Bayern, um die Monarchie zu stürzen und eine Republik in Bayern zu begründen. Es wurde auch da immer behauptet, das seien ehemalige Illuminaten gewesen. Ich habe in Paris im Archiv eine Mitgliederliste dieser Verschwörung gefunden. Es war nur ein Mann dabei, der vielleicht Mitglied des Illuminatenordens gewesen war. Alle anderen waren keine ehemaligen Illuminaten. Wie verschieden das spätere Schicksal der Illuminaten war, zeigt sich auch zum Beispiel an den Brüdern Philipp und Friedrich Graf Stadion. Friedrich Graf Stadion, der spätere österreichische Staatskanzler, und Philipp Graf Stadion und Friedrich, sein Bruder, österreichischer Gesandter in München 1807 bis 9 und damals einer der heftigsten Gegner und Kritiker Montgelas, mit dem er im Illuminatenorden zusammen gewesen war. Die ehemaligen Illuminaten entwickelten sich also nach der Auflösung des Ordens 1785 in ganz unterschiedlicher Weise. Sie hatten nicht einmal, solange sie Ordensmitglieder gewesen waren, ihre Individualität jemals aufgegeben, so wie es Weishaupt verlangt und erwartet hatte. Diese Feststellung wird nicht widerlegt, dadurch, dass in einigen neueren Arbeiten darauf hingewiesen wird, dass es noch nach 1786 Mandate gegen den Illuminatenorden gab oder gegen Geheimgesellschaften allgemein, und zwar Mandate, die auf dem Reichstag für das ganze Reich erlassen wurden, das letzte 1793, und Mandate des Kurfürsten von Bayern. Dies hängt seit 1789 mit der Revolutionsfurcht zusammen und man behauptete ja immer, die französische Revolution sei das Werk von Freimaurern und vor allem Illuminaten gewesen. Die deutschen Fürsten wussten das nicht so genau, da haben sie einfach alle Geheimgesellschaften verboten. Und dann hat man festgestellt, dass es noch Korrespondenzen zwischen einzelnen früheren Illuminaten nach 1786 gab. Aber auch dies ist, wie ich glaube, kein Beweis für eine Fortexistenz des Ordens. Es ist ein ganz normales menschliches Phänomen. Einige dieser Illuminaten hatten ihre Stellungen verloren durch die Verfolgungsmaßnahmen. Andere waren nach wie vor in guten Positionen. Und es ist klar, dass sie dann ihre früheren Bekannten aus dem Orden warten, ob sie ihnen nicht helfen können, wieder eine Stellung zu finden. Das ist meiner Ansicht nach auch kein Beweis für ein organisiertes Fortleben des Illuminatenordens. Es ist zwar erwiesen, dass Johann Christoph Bode, der in Norddeutschland die führende Persönlichkeit des Illuminatenordens war, versucht hat, eine Nachfolgeorganisation für den Orden aufzubauen. Aber dies ist 1790 endgültig gescheitert. Von da an lässt auch die Korrespondenz Bodes keinen Schluss mehr darauf zu, dass er solche Versuche fortgesetzt hat. Der ehemalige Illuminat Montjula ließ bereits im ersten Jahr seiner Regierung in Bayern 1799 alle geheimen Gesellschaften streng verbieten und er wiederholte das Verbot 1804. Er begründete dies damit, die Mitglieder geheimer Gesellschaften hätten, wie er wisse, oft einen großen Idealismus besessen und sie hätten viele wichtige Gedanken geäußert, aber ein Staat könne es nicht dulden, dass geheime Gesellschaften bestehen, deren Ziele sich nicht kontrollieren lassen. Und man wisse auch, dass die früheren Mitglieder der geheimen Gesellschaften oft missbraucht worden seien. Zweitens zur sozialen Zusammensetzung des Ordens. Wir verfügen über keine vollständige Mitgliederliste des Ordens, sondern nur über mehrere Teillisten. Eine für das Rheinland ist bei Hansen zum Beispiel in der Edition publiziert. Herr Dotzauer hat sich zum Teil darauf gestützt und hat sie verwertet. Eine Liste für Bayern habe ich in den Archiven von München gefunden. Und zwar, Van Dürren hat sie auch gekannt, aber er hat sie, wie ich glaube, und wie auch Flüchten Feen angemerkt hat, nicht richtig ausgewählt. Und zwar ist diese Liste im früheren Geheimen Staatsarchiv vorhanden und umfasst 295 Namen. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Van Dürren zieht in seinem Buch folgendes Fazit über den Illuminatenorden, dem ich global zustimme. Ich zitiere: Der Bund der Illuminaten bestand vorwiegend aus Beamten, Professoren und Weltgeistlichen, wobei aber der adlige Anteil besonders unter den aktiven Mitgliedern hoch war. Die Schicht des gehobenen Bildungsbürgertums, schlicht als Trägerin des Bundes zu bezeichnen, entspricht demnach nicht den Tatsachen. Andererseits aber fehlten in auffallender Weise Kaufleute wie Kleinbürger und Ordensgeistliche. Der Illuminatenbund repräsentiert somit ausschließlich eine obere Bildungsschicht, die vorwiegend im Dienste des absolutistischen Herrschers stand, von jeder Politik letztlich ausgeschlossen war und in der Propagierung der Aufklärung ihre Hauptaufgabe sah. Soweit Van Dürren. Diesen letzten Satz, dass seine Mitglieder von der Politik ganz ausgeschlossen waren, würde ich auch nicht voll zustimmen, wenn man etwa an Dahlberg oder Kohlrath oder Kohlenzel oder die Brüder Stadion denkt, aber auch viele andere. Weniger kann ich Van Dürren folgen, wenn er schreibt, weder Vertretung der zeitgenössischen Literatur und Philosophie noch auch Vertreter der radikalen Aufklärung seien Mitglieder gewesen. Im Gegensatz zu Van Dönens Angaben war zum Beispiel der Dichter Wieland Mitglied und von den Radikalaufklärern waren Barth und Forster Mitglied des Illuminatenordens gewesen. Für Barth hat das Agathen in seinem neuen Buch zum Beispiel nachgewiesen. Sonnenfels nahm als Vertreter der deutschen Aufklärung eine wichtigere Stellung ein, als Van Dönen meint. Ich habe eine zahlenmäßige Aufschlüsselung der einzigen umfassenden und gleichzeitig einigermaßen sicheren Mitgliederliste für Bayern vorgenommen. Ich habe sie, wie erwähnt, seinerzeit im Archiv in München festgestellt und sie stammt offenbar aus den Akten der vom Kurfürsten eingesetzten Untersuchungskommission und trägt die Überschrift Erste Eskadron, Ordensglieder nach Ordnung der Aufnahme und Enrollierung. Erste Eskadron scheinen die bayerischen Mitglieder zu sein, denn außerbayerische Namen erscheinen darin nicht. Die Liste gibt an den Ordensnamen, den bürgerlichen Namen und den Beruf, manchmal auch den Wohnort. Sie umfasst 295 Namen, die nummeriert sind. Soweit ich feststellen konnte, umfasst diese Liste 92 Abkömmlinge schon länger adeliger Familien und 203 bürgerliche, von denen eine kleine Minderheit, etwa 8, in derselben oder der vorangegangenen Generation geadelt worden ist. Also etwa, also rund ein Drittel der Mitglieder waren Adlige. Ich möchte die Aufschlüsselung nach Berufen, die ich im Einzelnen gemacht habe, jetzt wegen der Zeit nicht wiederholen. Wer sich dafür interessiert, den zeige ich Sie gern. Es sind zum Beispiel, also drei Viertel werden eingenommen durch die höheren Beamten am Hof, bei den Behörden, bei der Landschaft und in den Städten. Das sind 107. Dann 36 Geistliche, 29 Offiziere, 35 Sekretäre und geheime Kanzlisten, 8 Professoren, nur 8 Kaufleute, 5 Ingenieure, dann diese Einzelposten möchte ich jetzt nicht angeben, aber erwähnen möchte ich 4 Handwerker, darunter ein Hofbäcker, ein Zeugmacher, ein Perückenmacher und ein Heizmeister. Dann einige Studenten, einige Schuldirektoren, jeweils 4 Advokaten, 4 Postmeister und dann je ein Leichenansager, ein Ekrivain, ein Kammerdiener, ein Historikus, ein Repetitor, ein Sprachmeister, ein Instruktor und 27 ohne Berufsangabe. Man hat gerade die Handwerker unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass sie entweder wichtige Informationen geben konnten, wie zum Beispiel der Hofbäcker, der sollte berichten, wer am Hof aus- und eingegangen war, oder auch der Perückenmeister und solche Leute, oder man hat technische Hilfsdienste von ihnen erwartet. Gliedert man die 295 Personen systematisch auf, so kann man folgende Gruppe bilden. Im Dienst von Staat, Landschaft und Städten, ich nenne jetzt nur runde Prozentzahlen, 53%, Offiziere 10%, Geistliche 12%, freie Berufe und solche, die im Dienstleistungsgewerbe, wie wir heute sagen, tätig waren, 11%, Studenten 1,3%, Adelige ohne Berufsangabe, die wahrscheinlich auch großenteils im Staatsdienst standen, 7,4% und Bürgerliche ohne Berufsangabe 1,6%, also 9% ohne Berufsangabe. Akademische Bildung kann man von diesen Leuten voraussetzen bei 69%. Handwerkliche oder praktisch technische Ausbildung bei 24,7%, also rund 25%, und ohne Berufsangaben über 9%. Damit ist die Gruppe der Handwerker und verwandter technischer, nicht akademischer Berufe immerhin rund 25% stark, also ein gutes Viertel. Insofern muss man wohl die Feststellung, die man in der Literatur oft liest, dass praktisch keine Leute, die nicht ein akademisches Bild und eine akademische Ausbildung hatten, Mitglieder der Illuminaten waren, revidieren. Das war also ein Viertel etwa. Selbst inwieweit diese Leute bei den Diskussionen eine inwieweit diese nicht akademisch gelesenen Leute bei den Diskussionen innerhalb der Freimaurerlogen eine Rolle spielten, ist unbekannt. Es fällt allerdings auf, dass alle Anweisungen Weishaupts sich auf Gebildete beziehen, auf die Anweisungen über die Ausbildung der Novizen und der unteren Grade. Dass Weishaupt relativ wenig daran lag, Handwerker und solche Leute in seinen Orden zu nehmen, zeigt zum Beispiel eine Äußerung, die er einmal schriftlich von sich gegeben hat. Ich zitiere Weishaupt: Macht euch hinter Kavaliers, ihr Leute. Ich glaube, zwei liefern zu können und Domherren noch dazu. Wenn mir meine Absicht mit den Domkapiteln gelingt, so haben wir große Schritte getan. Suchet junge, schon geschickte Leute und keine solchen hohen Kerls. Unsere Leute müssen einnehmend, unterlegend, intrigant und geschickt sein, besonders die Ersten. Wenn den Rezeptis einmal die Augen aufgetan werden, so müssen sie Leute sehen, von denen man Ehre hat und wo man sich in ihrem Umgang glücklich lässt. Nobiles, potentes, dimites, doctus, verite. So Weishaupt. Der Anteil der Kaufleute ist mit 8% nicht hoch, aber wenn man noch die Handwerker und andere Selbstständige dazu zählt, die großenteils, die Handwerker im Orden besaßen großenteils auch Selbstgeschäfte, so ist der Anteil doch auch nicht ungewöhnlich niedrig für eine Residenzstadt, in der das Beamtentum ja überwog. In den rheinischen Illuminatenlogen scheint der Anteil der Kaufleute allerdings höher gewesen zu sein. Dort waren von 120 bekannten Illuminaten 23 oder rund ein Fünftel Kaufleute. Über den Anteil der Illuminaten an den Beamten der oberen Behörden in Bayern macht Weishaupt selbst einige interessante Angaben, die nach den sonst zur Verfügung stehenden Quellen stimmen dürften. Weishaupt schreibt in einer Schrift, die er nach der Aufdeckung des Illuminatenordens publiziert hat, von 238 Präsidenten, Vizepräsidenten und Räten waren 28 Illuminaten in Bayern. Zieht man 4 wegen mehrfacher Erwähnung ab, so bleiben 24 Illuminaten von etwa 230 höheren Beamten. Auch bei ihnen gibt es mehrfach Erwähnungen. Das sind 10%. Das ist wenig in Bezug auf die Gesamtzahl der höheren Beamten. Aber es ist doch bedeutend, wenn man bedenkt, dass es sich zum Teil um besonders einflussreiche oder aktive Kräfte handelte. Und dass sicherlich viele ihrer Kollegen, die sich zufällig nicht den Illuminatenorden angeschlossen hatten, die Ansicht dieser illuminatischen Mitglieder teilten. Ein Beispiel hierfür ist das Bayerische Zensurkollegium, so wie es von den 70er Jahren bis 1784 bestand. Es hatte die Aufgabe, vom Kurfürsten bekommen, aufklärerische Schriften zu verbieten. Es tat aber das Gegenteil. Dieses Zensurkollegium bestand überwiegend aus Illuminaten. Die Nicht-Illuminaten in ihm, darunter einige Ordensgeistliche, teilten, soweit man aus den Protokollen des Kollegiums schließen kann, offenbar alle mehr oder weniger die Ansichten ihrer illuminatischen Kollegen. Sie verboten Schriften von Ex-Jesuiten und anderer nicht aufklärerische kirchliche Schriften. Sie verboten sogar Gebetbücher und empfahlen wärmstens aufklärerische Literatur. Der Kurfürst merkte dies erst 1784, solange hatte er sich nicht um die Arbeit dieser Behörde gekümmert. In der Bayerischen Akademie der Wissenschaften war es ähnlich. Obwohl hier Zuwahlen nicht sehr häufig vorkamen, zählten die Illuminaten doch bereits 1783 zu den ihren, den einflussreichen Vizepräsidenten der Akademie und zwei der drei Klassendirektoren. In der historischen Klasse der Akademie waren drei von sieben Mitgliedern Illuminaten, zwei weitere waren Sympathisanten. In der belletristischen Klasse verfügten die Illuminaten ohne Berücksichtigung der Sympathisanten sogar über die Mehrheit. Damit nicht genug, die Illuminaten suchten immer weitere Mitglieder mit Hilfe ihrer Freunde in die Akademie wählen zu lassen und sie warben sogar den Hausmeister der Akademie als Mitglied an, weil er sehr gut informiert war über alles, was in der Akademie vor sich ging. Ich möchte jetzt drittens auf die politische Konzeption des Ordens eingehen und die Frage, hat Weishaupt ein konkretes politisch-soziales Programm entwickelt? Ich möchte dazu in aller Kürze meine Auffassung vortragen, die ich glaube, aufgrund der illuminatischen Schriften belegen zu können. Die Ordensspitze, also Weishaupt, war zwar unersetzlich in dem, was sie von den einzelnen Mineralen wissen wollte. Die Mitglieder bekamen Fragebögen, die Weishaupt ausgearbeitet hatte und die 35 Seiten stark waren und über 1000 Fragen umfassten über ihre persönlichen Verhältnisse. Umgekehrt war die Spitze des Ordens aber sehr zugeknöpft gegenüber den Mitgliedern, in Bezug auf die Bekanntgabe ihrer eigenen Ziele. Dies war nicht nur Taktik, sondern zum Teil auch Verlegenheit. Denn Weishaupt gelang es nicht, die obersten Grade zu entwerfen und er kam eigentlich über einen allgemeinen Wunsch, persönlich Macht auszuüben und alles anders zu machen, als es bisher war und vor allem die bestehende Religion durch eine von ihm beherrschte Hierarchie des Unglaubens zu ersetzen, darüber scheint Weishaupt nicht hinausgekommen zu sein. Konkrete Verbesserungsvorschläge und Reformpläne auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sind in den Schriften und in den ausgedehnten Korrespondenzen Weishaupts nicht zu entdecken. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Auch in der neueren Literatur von Van Dömen bis Ageten sehe ich nichts. Dagegen findet man bei Weishaupt allgemeine, von Rousseau beeinflusste Deklamationen über die Verderbtheit des Gesellschaftszustandes, in dem die Menschheit durch die Staaten unterdrückt werde. Die Staatsform sei belanglos, es komme nur auf die moralische Besserung des Menschen an, so wie sie der Orden anstrebe. Nur sie könne auch die Ungleichheit der Geburt aufheben. Schon aus diesem Grund, wegen des völligen Fehlens praktischer, realisierbarer Reformvorschläge, kann man, wie ich glaube, die zahlreichen Reformen, die später die Regierung Montgelas in Bayern nach 1799 durchgeführt hat, nicht, wie es früher oft geschehen ist, auf ein illuminatisches Programm oder auf illuminatisches Gedankengut zurückführen. Das politische Programm des Ordens konkretisiert sich nur in drei Punkten Und zwar sind dies Fragen der Methode, der Taktik, nicht aber Fragen des Ziels. Man will erstens das Erziehungswesen in die Hand bekommen. Man will zweitens die öffentliche Meinung der Gebildeten bestimmen. Und man will drittens im Rahmen der bestehenden Staatsformen einen möglichst großen Einfluss auf die Fürsten und die Regierungen erlangen und die Schlüsselstellungen in den Staaten mit Illuminaten besetzen. Dieser dritte oder alle drei Programmpunkte sind auch wichtig für den Kampf gegen die bestehende Kirche und Religion, der Weishaupt sehr viel mehr am Herzen liegt als Reformen im Staaten. Im Sinne vieler Aufklärer will er zunächst die Religion beibehalten, um die breiten Massen in Ruhe und Ordnung zu erhalten. Den Illuminaten der höheren Grade aber sollen nach und nach die Schleier von den Augen gezogen werden. Er schreibt, Weishaupt schreibt, sie können nicht glauben, wie unser Priestergrad bei den Leuten Auf- und Ansehen erweckt. Das Wunderbarste ist, dass große protestantische und reformierte Theologen, die vom Orden sind, noch dazu glauben, der darin enthaltene Religionsunterricht enthalte den wahren und echten Geist und Sinn der christlichen Religion. O Menschen, zu was kann man euch bereden? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich noch ein neuer Glaubensstifter werden sollte. Soweit Weishaupt. Ein prominenter Illuminat, Graf Savioli, meldet aus München an den Chef als Erfolg, dass der ursprünglich der Religion ganz unterworfene Graf Kolobrat, ein Mitglied der in Österreich sehr prominenten Familie, dass dieser Kolobrat, es waren drei Kolobrats Mitglieder des Ordens, dieser war, ich glaube, ein Domkapitular, dass dieser Kolobrat nunmehr die Unsterblichkeit der Seele anzweifle und eine besondere Geneigtheit für die illuminatische Maurerei zeige. In Bezug auf ein anderes Mitglied des Ordens, ebenfalls ein Kanonikus namens Hertel, der später Schatzmeister des Ordens war, schreibt Weishaupt einmal, Hertels Magen ist noch sehr empfindlich, die stärksten Speisen können wir ihm noch nicht zumuten. Er meinte damit, man solle ihn noch bei ihm glauben lassen, dass der Illuminatenorden im Grunde mit dem Christentum vereinbart sei. Ausgerechnet dieser Hertel wurde als einer von ganz wenigen später bestraft durch den Kurfürsten als Illuminat. Mit dem Studium der französischen Materialisten, vor allem des Helvetius, Helvetius soll erst in den höheren Graden begonnen werden, wenn die Mitglieder in den unteren Klassen moralisch darauf vorbereitet worden sind. Über diese Bestimmung machten sich einige Illuminaten lustig, denn Helvetius war entgegen der Meinung von Weishaupt den Gebildeten in Deutschland damals ohnehin bekannt. Weishaupt glaubte, es sei ein ungeheures Geheimnis, dass man den obersten Graden vorbehalten könne, den Helvetius zu lesen. Also von positiven und konkreten Reformplänen mit politischem und sozialem Gebiet ist meiner Meinung nach keine Rede. Es handelt sich bei Weishaupts Planung oder aus Weishaupts Schriften geht hervor, dass es sich um ein Programm der Machtergreifung handelt, der Machtergreifung durch Besetzung der wichtigsten Positionen in Staaten, Kirche und Wissenschaft mit Anhängern des Geheimbundes, der Machtergreifung nicht durch Revolution, sondern durch Unterwanderung. Bayern, Deutschland und schließlich vielleicht die Welt sollten weltanschaulich umgedreht werden. An Volkssouveränität und Demokratie hat Weishaupt offensichtlich nie gedacht. Er konnte sich nur eines vorstellen, nämlich die Ersetzung einer absoluten Monarchie und einer hierarchisch regierten Kirche durch jeweils ein anderes, noch stärker autoritäres System. An der Spitze des neuen Staates und der neuen Kirche der Zukunft sah Weishaupt wahrscheinlich sich selbst. Anders kann er seine Äußerungen und seine Praktiken, wie ich glaube, kaum deuten. Im Illuminatenorden sollten nach seinen Intentionen eine absolute Diktatur des obersten Chefs, der den meisten Mitgliedern unbekannt war, und sklavischer Gehorsam der Mitglieder einander gegenüberstehen. Dass die meisten Angehörigen des Ordens normal und intelligent genug waren, um einen solchen Gehorsam auf die Dauer abzulehnen und um nicht auf eigenes Denken zu verzichten, dies war die Ursache dafür, dass der Orden noch vor der Aufdeckung und vor dem Verbot durch die bayerischen Behörden längst am Zerfallen war. Der Illuminatenorden ist interessant als Ausdruck und als Symptom einer geistigen und politischen Unzufriedenheit bei einer Anzahl gebildeter junger Leute. Auch die Tendenz der damaligen Menschen oder der Wunsch nach Durchbrechung der Standesschranken und nach stärkeren zwischenmenschlichen Kontakten und Diskussionen nach der Geselligkeit, über die Herr Haftwig gestern gesprochen hat, dieser Wunsch begünstigte zunächst die Entstehung des Ordens. Aber diese Mitglieder wurden dann enttäuscht und der Orden hinterließ keine bleibenden Spuren, nicht einmal bei seinen eigenen Mitgliedern, die sich in der Zukunft in ganz unterschiedlichen Richtungen weiterentwickelten. Danke, Herr Kollege Weiß. Wir wollen keine Zeit verlieren und gleich fortsetzen, beziehungsweise zuerst bitte ich um die Übersetzung und dann kommt Herr Frankovic. Allora cerco di riassumere il più breve possibile per le singole informazioni in parte molto dettagliate, cerco di saltarle tutte perché credo che la cosa sia abbastanza conosciuta ai partecipanti. Per riassumere in brevissimo la relazione sul... Nein, es läuft schon. Ich habe eben gesagt, dass ich die einzelnen Informationen nicht übersetzen werde, denn das würde auch zu lang dauern. L'Ordine dei Illuminati, fondato nel 1766, è sparito già nel 1786, cioè ebbe vita per neanche dieci anni scarsi. L'ordine ebbe dei punti in comune senz'altro con la massoneria, soprattutto però dei simboli esteriori, non ebbe di sicuro dei punti in comune di tipo della dottrina politica, per quello che ho capito assolutamente non sembra che massoneria e ordine degli Illuminati sono da mettere sullo stesso piano. Non si fa la storia qua dell'ordine perché è conosciuta. La relazione si centralizzava soprattutto su tre punti di vista, cioè l'ordine dopo il 1786 ebbe continuazione, secondo punto chi erano i membri, cioè la composizione sociale, terzo punto ebbe l'ordine un programma politico riformatorio e se sì quale. Per il primo punto l'organizzazione, soprattutto l'obbedienza dei singoli membri verso l'alto, sembra che non abbia mai funzionato veramente. E le posizioni erano troppo disparate, si trovano sia posizioni favorevoli che contrarie alla secolarizzazione, punto di allora, si trovano sia tendenze soprattutto riformatorio, nel servizio dello Stato però. Il che dice subito anche che la maggior parte dei membri di questo ordine si reclutavano dall'alto stato impiegatizio, soprattutto in Baviera. Sembra che ci sia stato anche un'aderenza di manodopera, anzi abbastanza forte, il 25% se ho capito bene, soltanto che sembra che questa, che alla appartenenza a questi strati non ebbero influenze sulla discussione del programma politico e programmatico dell'ordine. Che ci sono delle teorie che dicono che l'ordine abbia avuto delle continuazioni, però il professore sembra che questo l'ha proprio contraddetto punto in punto. Anche in singoli punti, per esempio ad una congiura repubblicana nel 1800 a Monaco, dove si dice che la maggior parte sembra che siano stati eliminati, la cosa non corrisponde a verità. Tra le liste dei congiurati figura soltanto uno che forse erano illuminato, forse neanche. Cito soltanto questo l'unico punto, la documentazione portata dal professore è molto più ampia, cerco di saltare il più presto. La composizione era soprattutto impiegati professori ecclesiastici, un buon terzo di provenienza aristocratica, cioè la borghesia colta non era sicuramente il portatore vero dell'ordine. Mancano quasi del tutto i commercianti, anche se mancano soprattutto in Baviera, la percentuale dei commercianti è un po' più alta nella Renania. Comunque si aggira sempre sull'8-10%, cioè una quota abbastanza bassa. In quanto la gente, gli artigiani e i commercianti, cioè la gente senza istruzione accademica, sia stata importante per la discussione del programma, dell'ordine, probabilmente non era affatto importante. E il capo dell'ordine stesso, Weishaupt, sicuramente non li ha assolutamente graditi, non li ha visto neanche di buon grado che si affiliassero. Erano ovviamente benvenuti soltanto come portatori di informazione o portatori di manodopera di tecniche, di manodopera tecnica. Weishaupt mirava soprattutto a affiliare alti impiegati dello Stato e cercare cioè di arrivare al potere, di conquistare il potere. Questo dà subito anche il via al terzo punto, cioè se l'ordine abbia avuto o meno un programma riformatorio di tipo politico. Un programma social-politico Weishaupt sicuramente non lo ha mai formulato. Si tratta di delle discussioni delle istituzioni un po' in generale, cioè le istituzioni eo ipso è un male, il cambiamento può derivare soltanto da un'educazione morale dell'uomo. Il suo programma politico si sviluppa in tre punti, però tutti e tre punti tradiscono soprattutto un intento di tattica e di strategia, ma non di mete politiche vere e proprie. Il suo programma prevede, per esempio, appunto, punto primo, di dominare il più possibile il sistema dell'educazione di uno Stato. Secondo punto, di determinare l'opinione pubblica, ovviamente soprattutto degli strati colti. Terzo punto, di cercare di dominare e di influenzare la figura del sovrano stesso. È chiaro che tutti i tre punti sono un programma di tattica di presa del potere, ma non di meta di riforme social-politiche. La tendenza in generale era abbastanza anti-religioso, cioè lasciare la religione per mezzo di dominio della popolazione, però cercare di indurre i gradi alti dell'illuminazione stessa ad abbattere a poco la fede cristiana. Di piani riformatori positivi e concreti non ce n'è traccia, se si può dire così drasticamente, se ho capito bene il professore. Cioè si tratta in fin dei conti di un sistema di presa di potere dove non si prende minimamente conto di tendenze democratiche, oppure non si parla per esempio di un concetto come sovranità popolare, assolutamente, anzi si tratta di sostituire un sistema assolutistico con un altro, magari ancora più assolutistico, ancora più gerarchico, costruito su uno stretto e rigoroso su una stretta e rigorosa obbedienza della base verso l'alto. Siccome però questa base, i membri, erano in gran parte appunto accademici e in gran parte gente colta, è chiaro che questo sistema non poteva funzionare, ed infatti la non accettanza di questo punto programmatico tattico era la causa che l'ordine decadeva già prima del suo vero e proprio divieto. Infatti l'ordine stesso, anche dopo il suo divieto, non ebbe nessun peso politico, e anche i suoi ex membri non si fecero vedere che abbia avuto delle grandi influenze di tipo programmatico.